so ein friedvoller Morgen, als es geschah. Es war Frühling und die Sonne schien. Ich hörte Kinder spielen, frei und unbefangen, so glücklich im Jetzt. Doch plötzlich lief die Zeit leer. Es schickte sich ein Wind als Vorbote der Apokalypse. So unsagbar bedrohlich, dass alles in Lautlosigkeit erstarrte. Bis auf diesen grässlichen Wind, der der Hölle vorauseilte. Es war Frühling und die Sonne schien. Ich hörte Kinder spielen, frei und unbefangen, so glücklich im Jetzt. Doch plötzlich lief die Zeit leer.